This nation rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen, time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Body and set your goals and score. Set the pace and don't stop. Keep going, get more. Get up and move forward. Go forward. Backwards ain't no good. Lazy, cause your body ain't got no fuel. It's no good. Where's your drive? Where's your will to stay alive? Where's your will to survive and be someone, somewhere, doing something? Think you gotta be doing something. You can't do nothing and think you're getting something. Whatever it's gotta be, just do it. Or somebody else will do it. Done the long thing, go and do it. Do it. Pick yourself up. Don't be lazy, wake up. Make yourself move, life is moving faster now. Watch the way you move, watch the way your paper level goes. Up then down, then up then down. Okay, here I gotta do something. Can't sit here all day just doing nothing. Nah, they ain't the life for me. I gotta do something, juggle things right for me. I gotta take aim, shoot for the stars and put on my blinkers. One track mind, forward thinking. Can't be sidetracked with linking, there's work to do. Still I got a little something to prove. I gotta do something to certify that. Bend and break my back to earn plaques and checks, yo. I'm here so I gotta be next. And now you're bending up your face like you're vexed. What you vexed for? It's not like I'm cheating, I'm in the studio, blood, I'm working. Laying the tracks in, now you're mad cause I'm picking the facts. The truth is you get nothing out if you put nothing in. Pick yourself up, don't be lazy, wake up. Make yourself move, life is moving faster now. Watch the way you move, watch the way your paper level goes. Up then down, then up then down. I ain't broke right now, but life is far from sweet. While you play fair, I cheat. Look, I got a make ends meet. Skipping on a beat. And I got a little hustle on street. And so the whole food must eat. Gotta stand on your own 2 feet. Cash rules everything around me, green. I'm out to get cash money for my team. Stuck in a hustle from around 16. Make dirty money, but I wanna come clean. Money comes in, money goes round. Money goes up, money goes down. I love money, dollars or pounds. Gotta make money by any round. Pick yourself up, don't be lazy, wake up. Make yourself move, life is moving faster now. Watch the way you move, watch the way your paper level goes. Up then down, then up then down. Remember the days when you were going through on a 5-pound short and that was you. Remember the days when you were going through with a score in your pocket and still feel good. No bunches, no bums, all you see is downward thumbs. No bunches, no bums, all you see is downward thumbs. It's all about bringing up funds. Tap the chips and pull on the guns. Take my you and my mum at the slums. You test me, you get beat like drums. Give me, never get. Don't you know your man that's him. You won't get shit if you don't wanna hustle for it. Just go get it. Pick yourself up, don't be lazy, wake up. Make yourself move, life is moving faster now. Watch the way you move, watch the way your paper level goes. Up then down. Yes, hier ist Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Heute mit einem Mix, in dem vor allem Dubstep zum Zuge kommt, fast nur Platten von diesem Jahr. Angefangen haben wir mit einer Platte von 2004 und zwar stammt das Stück von dem Album Treading on Thin Ice des Grime-Produzenten und Rappers Wiley. Und das Stück, was wir gerade gehört haben, heißt Pick Yourself Up und featured Breeze, J2K und Rico. Wiley ist wahrscheinlich neben Dizzy Rascal der bis jetzt bekannteste Grime-Produzent und Rapper. und veranstaltet auch zusammen mit seiner Roll Deep Crew mit die größten Partys, kann man schon Raves nennen in London. Und jetzt geht's weiter mit dem Produzenten Warlock. Der betreibt sein eigenes Label Rag & Bone. Die Platte hier heißt Full Tilt, ist Rag & Bone Nummer 10, 2005. Ihr hört die Sendung Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Am Mikrofon Franz Hahnemann. Und zuletzt, das war das Stück Plate vom Produzenten Scuba. Dahinter verbirgt sich Paul Rose. Der betreibt sein eigenes Label Hot Flush. Ziemlich erfolgreich. Und vom gleichen Label hören wir auch jetzt gerade das Stück Deep Under von Elemental. Und als nächstes noch eine Hot Flush Platte, Luke Envoy mit Honor Kill. Was wahrscheinlich die derbste Release bis jetzt ist auf Hot Flush. Richtig deeper Tune für einen Dancefloor auf jeden Fall. Und der Paul Rose, der betreibt neben seinem Hauptlabel auch noch ein anderes Label, wo mehr so minimale, trockene Musik veröffentlicht wird. Das heißt dann einfach Scuba. Und da gibt es bis jetzt 3 Releases und weitere sind angekündigt. Wir sind gespannt. We'll be right back. Coast to Coast, heute bis jetzt zumindest, mit Musik, die komplett aus England kam, geht auch so weiter. Auf jeden Fall, nach den drei Platten vom Hot Flash Label kam der Produzent Headhunter mit dem Stück Seven's Curse. Das erschien auf dem Label Ascension als erste Release auf diesem Label, es gibt auch schon eine zweite. Und das ist interessant, denn das Label wird betrieben vom Drum & Bass und Techstep-Veteran Tech Itch, von dem jeweils auch die A-Seiten dieser Platten stammen. Ist dementsprechend auch sehr harter technischer Dubstep. Und danach kamen Digital Mystics, die Produzenten Mala und Kogi verbergen sich dahinter, mit dem Lied Earth Run Red, was gerade ausläuft. Es erschien dieses Jahr auf dem Label Soul Jazz. Ein ziemlich großes Label, auf dem sehr viele verschiedene Musik erscheint, zum Beispiel die New Yorker Funk Divas ESG oder ESG oder viele Compilations mit ganz verschiedener Musik, Reggae Compilations oder auch so Rocksachen. Und die haben zwei 12 Inches von Digital Mystics veröffentlicht. Die zweite kommt später noch. Jetzt hören wir den Produzenten Distance mit dem Stück Temptation, erschienen auf dem Label Tectonic, auf dem auch schon 5 oder 6 12 Inches erschienen sind, und eine 10 Inch mit dem schönen Stück hier. So, ich hoffe, ihr habt alle eure Subwoofer ordentlich aufgedreht. Oder zumindest eine einigermaßen vernünftige Stereoanlage zu Hause. Es kann sein, dass die Leute, die nur ein kleines Küchenradio haben, nicht so richtig viel von diesem Sound hier mitbekommen, denn der lebt einfach, zumindest zum großen Teil, von den Basslines und den massiven Subbässen und dem, was da unterhalb von 50 Hertz passiert. Massiv. Hier sind nochmal Digital Mystics mit dem Tune Misty Winter, auch erschienen auf Soul Jazz. Wow. Die Sendung Coast to Coast alle 14 Tage mittwochabends auf Radio Ostfriesland. Und wenn ihr Infos zur Sendung wollt, zum Beispiel eine exakte Playlist mit Links zu den Labels, dann checkt unsere Website www.coastradio.de. Als nächstes kommt dann ein neues Stück vom Produzenten Scream, einer der jüngsten Produzenten in der Szene, trotzdem einer mit dem meisten Output. Jetzt erschien Screamism Volume 2, eine Doppel-LP auf Tempa. Von dieser Platte hier das Stück Morning Blues. Take it slow. All right, baby. You got it. Dieses etwas experimentellere Stück hier nennt sich For the Love, produziert von Andy Studd, ebenfalls auf einem englischen Label erschienen, das heißt Modern Love. Da kommt mehr so experimentellere Elektronik heraus, aber auch mit massivem Bass. Ja, und nach den ganzen englischen Platten geht es jetzt mal mit was Deutschen weiter, und zwar einer Kollaboration Berlin-Detroit sozusagen. Und zwar Rhythm and Sound und Bobo Shanti mit dem Lied Poor People Must Work. im Remix von Carl Craig. Es erschien auf Burial Mix als die vierte und damit finale Remix-Platte zu der schönen 7-Inch Simia-Serie. No one want to get up on the roof for their bread. Why? Cannot get up every day and depend on the same man. Thank you. Da hat die Detroiter Techno-Legende Carl Craig auf jeden Fall klasse Arbeit geleistet. Das Stück hier ist, wie gesagt, auf der vierten 12-Inch der Simia Remix-Serie und auf der anderen Seite der Platte dann ein sehr schöner Basic Channel Remix vom Rhythm. Richtig gute Scheibe, ist auch bei vielen DJs der Republik ganz oben in den Charts gelandet. Ja, die Sendung ist fast vorbei. Ich verabschiede mich schon mal und freue mich. Würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder einschaltet. Zum Ende der Sendung hören wir noch ein Stück vom neuen Burial-Album. Das letzte Stück. Pirates. Das war Coast to Coast. Macht's gut. Oh. Reflection.